Und heute mit dem Hörspiel Das Wiegenlied vom Recht von David Lindemann. Der Autor hat uns mit Ulsanas Rache bereits in der letzten Woche in den Wilden Westen geschickt. Und heute hören wir den zweiten Teil seiner Western-Trilogie, Der mystische Grund der Zivilisation. David Lindemann ist Mitte 30, stammt aus Herford und lebt in Freiburg. In seinen Texten nimmt er aktuelle Diskurse auf und knüpft immer wieder auch an Motive aus Filmklassikern an. Hier unter anderem an Der Mann, der Liberty Valance erschoss und Chisholm. Die Hauptfigur seiner Trilogie ist de Bouin, der immer auf der Suche nach einer Ordnung für eine bessere Welt ist. In Ulsanas Rache war de Bouin an seinem Wunsch, die indianische Kultur zu verstehen, verzweifelt und an der Befriedung des Wilden Westens gescheitert. Doch so schnell gibt er nicht auf. Aus dem Offizier ohne Felderfahrung ist nun ein Anwalt der Rechte geworden, der sich in dem kleinen Ort Shitbone sogleich ans Werk macht. Viel Spaß. United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty, to ourselves and our posterity, to ordain and establish this Constitution for the United States of America. Ich will das hier nicht mehr verstehen. In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts riss eine Gruppe von Viehbauern mit Hilfe von Anwälten und Politikern die Herrschaft über Lincoln County an sich. Lincoln County war verdammt mein Territorium gewesen und ich hatte es jahrelang gegen Indianer und Mexikaner zu verteidigen gewusst. Aber plötzlich kämpften hier Geschäftsmänner mit gefährlicheren Waffen als dem Revolver. Ich hatte es mit Gegnern zu tun, die über wirtschaftliche und politische Macht verfügten. Dann kam de Bouin zurück in den Wilden Westen. Aus dem Offizier ohne Felderfahrung war ein Anwalt der Rechte geworden. Er kämpfte aufrecht für ein großes Ziel. Liberty. Und ich konnte da meine Interessen durchaus einordnen. Es ist jetzt einfach mal Schluss hier. Herrgott nochmal, leg das Ding weg. Das hört jetzt einfach mal auf mit dem Scheiß. Wie soll ich mich auf meine Kanzlei konzentrieren, wenn du ständig mit deinem Revolver auf mich zielst? Woher nimmst du die Autorität, hier bei uns mit irgendetwas Schluss zu machen? Das ist mir jetzt einfach mal egal, wo ich was hernehme. Hier ist eine Grenze. Haben wir uns verstanden? Haben wir uns verstanden? Wenn ich dich nicht einfach erschieße, was nur natürlich wäre, dann nicht wegen irgendeiner Autorität, sondern weil ich dich liebe. Willst du das? Willst du meine Liebe so ausnutzen? Das kannst du mir ruhig sagen. Aber dann habe ich dich zum letzten Mal mein Fahrrad schieben lassen. Es ist jetzt einfach Schluss, verdammt nochmal! Kein Wort mehr. Schluss. Ende. Friede. Verstehen wir uns? Friede. Nee. So einfach ist das nicht. Nimm dir deinen Colt, Bjorn. Nein. Bitte, tu's für mich. Ich kann mich aber erinnern, dass du gesagt hast, okay, gute Nacht. Keine Pistolen. Wir gehen nicht auf die Straße. Schlaf schön, de Bouin. Ich liebe dich auch. Wann habe ich das gesagt? Gestern Abend. Na, gestern. Da war ich müde. Kann man sich bei dir überhaupt noch auf was verlassen, wenn das immer so schnell wieder umschlägt? Tut mir leid, dann sage ich sowas eben nicht mehr. Vor den Weidekriegen hatte ich keineswegs das Interesse, mein Unternehmen mehr und mehr zu vergrößern, wie es die neuen Viehzüchter taten, die jetzt das Monopol auf den Rinderhandel mit den Militärs von Fort Stanton hatten. Ich verachte machthungrige Geschäftsleute und Politiker. Aber meine wirtschaftliche Stellung hätte ich schon gerne behalten. Nachdem ich de Bouin ein Jurastudium in Washington finanziert hatte, schien er geeignet, die für den Westen klassische Art der Auseinandersetzung, wie sie Liberty bis dato für mich geführt hatte, durch eine neue, effektivere zu ersetzen. Allerdings war Liberty bis dato auch so etwas wie meine private Zukunft gewesen. Sag mal, hattest du einen Höhepunkt letzte Nacht? Sag ich dir nicht, wenn du es nicht selbst gemerkt hast. Ich dachte, ich hätte das. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich kann dir nicht mehr helfen, de Bouin. Kannst du mal ein bisschen gucken, was in deinen Mitmenschen so abgeht? Sag's mir doch einfach. Hast du eigentlich irgendwas von mir verstanden? Ich war's, der Liberty in den Rücken schoss, nicht eher in die Brust. Das Recht hat sich im Westen nicht, wie man im Osten bis heute glauben machen will, so einfach von vorne durchgesetzt. Ich hatte während des Studiums schon fast vergessen, wie das ist. Man hatte mir gesagt, es sei kein Problem, an der Grenze mit meinem Pass einzureisen. Man ließ mich warten. Die Beamten hatten einen solchen Pass noch nie gesehen und ich fragte mich, wie alt die Männer wohl vor 5 Jahren gewesen waren. Als man sich einen Sport daraus machte, während des Krieges die Kinder der Nachbarn zu töten, wenn sie einem anderen Volksstamm angehörten oder an einen anderen Gott glaubten. Diese Männer beäugten jetzt meinen Ausweis und fragten mich, was denn ein Anwalt der Rechte sei. Sie trugen immer noch die gleichen unförmigen Overalls mit den breiten Gürteln, die ich von den Aufnahmen aus Srebrenica kannte, und suchten nach mir im Internet. Warum dauerte das so lange? Und Kennital sagte, wahrscheinlich haben sie eine langsame Beziehung. Gegen mich liegt nichts vor. Man versicherte mir, es sähe positiv aus und wir müssten warten. Ich müsste das verstehen. Ich will nicht sagen, dass die nicht freundlich waren. Ich könnte ihnen auch 20 Euro in die Hemdtasche stecken, sagte Kennital. Und sie verstünden schneller. Das müsste ich auch verstehen. Nein, ich will das nicht mehr verstehen. Das ist keine Frage mehr von, wer was schneller versteht. Das ist die Frage, wer hier einfach mal die Entscheidungshoheit hat, Dinge so nicht mehr hinzunehmen. Wir waren auf dem Weg mit dem Minibus von Budapest nach Belgrad. Das ist eben nicht Europa. Kennital zeigte mir seinen Platz auf einer Insel in der Sava und nebenan wohnte ein ehemaliger, jetzt 85-jähriger Geheimdienstoffizier, der auf dieser Insel schon zusammen mit Orson Welles und Richard Burton auf einer Bank gesessen hatte. Ich filmte ihn, unauffällig, mit meinem Nokia-Handy. Seitdem habe ich keinen Indianer mehr gesehen. 2020 spätestens will Serbien Montenegro Mitglied der EU sein. Da werde ich dann hoffentlich ein Wörtchen mitzureden haben. 10 Schritte, Liberty? 8 tun's auch. Warum 8? Wir müssen uns nicht länger hiermit aufhalten als nötig. Warum ausgerechnet 8? Liberty? Hier, sag nicht, du kannst nicht bis 10 zählen. Das ist tatsächlich geschehen. Kurz nachdem der Buin hier in Shitbone angekommen war, nach einem etwas unerfreulichen Zusammentreffen mit Liberty auf seinem Weg mit der Postkutsche, weil wir ja damals noch nicht die Eisenbahn hier hatten. Das stimmt doch nicht wirklich. Du kannst nicht bis 10 zählen? Ist das wahr? 8 Schritte? Du zählst laut. Und du? Jetzt mach schon deine Schritte, sonst erschieße ich dich auf der Stelle. Jetzt sag nicht, du kannst überhaupt nicht zählen. Liberty! Wann und wo soll ich das denn gelernt haben? Ich kann dich doch unterrichten, das kann ich doch wirklich. Du musst nur wollen. Er konnte und Liberty wollte und hat wirklich noch zählen, lesen und schreiben gelernt. Und ich auch. Das war nicht alles, was der Buin aus dem Osten zu uns nach Shitbone zu bringen versuchte. Die Schule war der erste Schritt. Ich werde eine Schule eröffnen. Ich werde dir auch das Lesen und Schreiben beibringen. Und Chisholm auch. Ich werde alle Menschen unterrichten, die nicht lesen und schreiben können. Alle. Alle. Alle. Ich kann das. Ich habe euch was zu sagen. Ich kann euch was beibringen, damit man euch hier eure Rechte und Pflichten nicht ständig vorlesen muss. Bin ich nicht viel zu alt, um zählen, lesen und schreiben zu lernen? Nein, überhaupt nicht. Ich werde das machen. Das kann ich ja. Das hat der Buin tatsächlich gemacht. Aber wir hier im Westen glauben an unsere Mythen. Und es soll niemand jemals erfahren, was sich hier zwischen uns dreien abgespielt hat. Zwischen Liberty, der Buin und mir. Darum mach jetzt deine 10 Schritte, der Buin. Du zählst. 1. Das machst du sehr gut. Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Kane. Guten Morgen. Liberty, ich könnte mir vorstellen, dich zu lieben. Vergiss Chisholm. Er ist zu alt. Und diese Stadt ist nicht groß genug für uns drei. Oh, Mr. Brady. Aber es gab immer wieder auch kleine Zwischenfälle solcher Art, dass der Buin die sicherlich als Rückschritte aufgefasst hat und die ihn schließlich dazu gebracht haben, nach dem Osten zurückzukehren. Hast du für mich auch noch einen Kaugummi? Was für? Ja, hier. Kaugummi. Trotz der guten Fortschritte, die wir dieses Jahr zu verzeichnen hatten, und dem Lob, das ich reinen Herzens an euch gerichtet habe, gab es auch in diesem Schuljahr wieder einige bedauerliche Unregelmäßigkeiten. Liberty ist in nur einem Monat 5-mal zu spät zum Unterricht erschienen. Zum Thema Schönschrift gibt es über alle Schüler gleichermaßen nichts Gutes zu sagen. Außerdem ist es noch immer nicht geklärt, wer mit seinem Griffel die Fensterscheibe vom Milchgetränkeausschank eingeworfen hat. Liberty! Zu einem ebenso bedauerlichen Vorfall gehören die Eskapaden von Herrn Chisholm, der zwar mittlerweile das 1x1 einwandfrei beherrscht, von dem ich allerdings hören musste, dass er bis heute seine Rechnung im Gemischtwarenladen nicht hinlänglich hat begleichen können. So ist das, wenn man einen großen Stil an seiner Ranch anbaut. Da übernimmt man sich leicht in mancherlei Hinsicht. Ich ritt in den Westen der Buin, um neues Weideland zu suchen. Ich habe es gefunden. Und obwohl das hier Indianergebiet war, errichtete ich meine Ranch hier am Rio Concho. Ich habe mich gegen Comanchen und Kiowas zu wehren gewusst, die mich immer wieder angegriffen haben. Und das alles habe ich ja nicht allein für mich gemacht. Oh. Oder, Liberty? Für wen dann? Ich weiß von nichts. Nur weil ich dir noch nichts davon gesagt habe, heißt das doch nicht, dass du noch nichts davon weißt. Ja, trotzdem ist das kein Grund, ein halbes Pfund Nägel und einen Zimmermannshammer sowie zwei, wenn auch seit 14 Tagen abgelaufene Packungen Kleister in die Hosentasche zu stecken, ohne sie auf die Rechnung setzen zu lassen. Wann auch immer man die zu begleichen hat. Was hat denn das mit der Schule zu tun? Es spricht sich herum und ist außerdem kein gutes Vorbild für die anderen Schüler. Liberty wurde letzte Woche dabei erwischt, wie sie in der Boutique zwei Blusen übereinander anprobierte, von denen sie nur eine wieder auf den Bügel hängte. Bezahlt wurde keine von beiden. Letztendlich fällt das auf mich zurück. Ich habe als euer Lehrer auch so etwas wie Verantwortung für euch. Und ich soll schuld daran sein, dass Liberty klaut? Du könntest dich in deinem Alter auch mal als Vorbild verstehen. Vorbild. Und dass ich bei einer alten blinden Dame Geschirr abgewaschen habe, als ich zu spät zur Schule gekommen bin, das spielt wohl keine Rolle. Das soll ich glauben. Ist mir doch egal, so war's. Keine Diskussion. Es gibt gleichermaßen Anlass zu Lob und Tadel. Es ist keine Katastrophe. Und dass ich einen Großteil meiner Latten für den Bau der Schule hergegeben habe? Meine Mutter hat sich so eine Bluse nie leisten können. Ich will nicht so enden wie meine Mutter. Ich will das nicht mehr. Ich nehme mir eben meinen Teil. Das hier ist mein Leben. Und mein Leben soll ganz einfach angenehm sein. Ich höre hier immer Biografie. Ist das hier im Westen so üblich, dass man sich immer seine ganze Lebensgeschichte erzählt, wenn man mal einmal kritisiert wird? Ihr könnt mir das ruhig alles erzählen. Das interessiert mich hier aber gerade überhaupt nicht. Ich schlage darum ein sehr simples System von Übertretung und Strafe vor. Was? An das wir uns dann ganz einfach halten werden. Als eine Art bindende Übereinkunft. Oh, Mann. Ich werde nach einem Punktesystem eine bestimmte Anzahl von Stunden festlegen, die ihr nachsitzen müsst. Und wie viele Punkte gibt es für einen Pfund Nägel? Dann sagen wir 3 Punkte. Gott, so viel? Also 1,5 Stunden für ein halbes Pfund. Plus Hammer, plus Kleister macht, weil der Kleister abgelaufen war, 5 Stunden. Und Chisholm, bitte nimm die toten Indianer aus den Bäumen vor deiner Ranch. Weil die habe ich nur... Ja, ich weiß, zur Abschreckung aufgehängt. Ich möchte das nicht mehr sehen, ja? Verstehen wir uns? Ich habe eine große Rinderherde in Osttexas gekauft. Die ist auf dem Weg hierher. Willst du, dass ich die in Ställe einferche, die nicht den EU-Richtlinien entsprechen? Für ökologische Landwirtschaft brauchst du viel Platz? Das Land muss 7 Jahre brach liegen, bis ich den Gütestempel auf mein Fleisch kriege. Ich werde die Büffel und Wildpferde in diesem Gebiet abschießen lassen müssen. Das wird verständlicherweise die Indianer wieder gegen mich aufbringen. Wie soll ich mir da Respekt verschaffen? Das wird sich alles regeln lassen, wenn es soweit ist. Warum triffst du kein Handelsabkommen mit den Indianern und versorgst sie in ihren Reservaten mit frischem Rindfleisch von hoher Qualität, das dann in der Pfanne nicht zur Miniatur von einem Steak zusammenschmilzt? Hm? Ihr könnt immer zu mir kommen, wenn ihr Probleme oder Fragen habt, aber ab jetzt werden hier die Dinge auf eine andere Art geregelt. De Buin hielt in der Schule ein flammendes Plädoyer dafür, dass man Billy the Kid 125 Jahre nach seinem Tod Amnestie zuerkennen sollte. Muss gerade auch denen vergeben können, die eben gegen diesen Rechtsstaat zu Felde gezogen sind. Als Privatperson kann ich hingehen und mich rächen. Dann muss ich die Konsequenzen tragen. Ein Rechtsstaat muss andere vor Gesetzlosen schützen, wie er Gesetzlose vor denen schützen muss, die zwar jene gewählt haben, die das Recht anwenden, aber nicht immer einschätzen können, wie das Recht am sinnvollsten, das heißt, im Sinne des Gemeinwohls einzusetzen. Obwohl Kate gerade für Liberty nicht das beste Beispiel sei, war gerade dieses Beispiel der Dreh- und Angelpunkt seiner Rede. Deutlich, was ich an anderer Stelle die Metaphysik des Rechts genannt habe. Das Recht ist mehr als die Summe der Gerechten und geht über das je meinige Rechtsempfinden hinaus. Auch wenn ein versöhnendes Wort von Seiten des Delinquenten ausbleibt, muss ihm doch strukturell vergeben werden können. Vergebung kann nicht verdient werden. Vergebung ist ein Geschenk. Amnestie wird ausgesprochen in diesem Sinne einer unverdienten Versöhnung. Amnestie war es, was er Liberty anbot, die mit diesem Wort allerdings gar nicht so viel anfangen konnte. Das war vielleicht de Buens fragwürdigster Monolog. Die drucken! Die drucken! Komm doch mal! Hast du gesehen, was die drucken? Wie alt bist du, Liberty? Wann hast du deinen letzten Mord begangen? Man hatte die Todesstrafe für Täter, die zur Tatzeit noch nicht volljährig waren, verboten. Wir nahmen also einfach an, dass Liberty zum Zeitpunkt der Taten, für die sie angeklagt werden könnte, noch nicht volljährig war. Es gab in Shitborn ja keine Geburtsurkunden. Und schon gar nicht für Vollweisen. Also konnte sie auch nicht hingerichtet werden. Liberty! Ganz im Gegenteil. Sie hätte höchstens mehrfach zu lebenslanger Haft verurteilt werden können. Kane, der Chefredakteur vom Shitbone Star, wollte das noch an diesem Abend in seiner Zeitung bringen. Wir hätten einen guten Anwalt für sie gefunden. Ich war zu sehr verwickelt, obwohl ich das gerne gemacht hätte. Es war ja ein interessanter Fall für einen jungen Anwalt. Aber wir hätten das geschaukelt. Wer hatte das Feuer gemacht in der Redaktion vom Shitbone Star? Boah, was hast du denn mit Kane gemacht? Den kann man ja gar nicht mehr erkennen. Oh Gott, man kann ja sein Gesicht gar nicht mehr erkennen. Aber du kannst doch nicht der Pressefreiheit einfach so die Zunge rausreißen. Wie soll ich dir denn jetzt noch helfen, wo du volljährig bist? So, nimm dir einen Colt, Buin. Du kannst. Dann war da noch diese Sache mit dem Steak, weil de Buin übergangsweise in der Kantine arbeitete, bevor er seine Anwaltskanzlei eröffnen konnte. Stellt euch vor, nach einem sehr guten Essen rät euch euer Freund, sein Grundstück durch den Garten zu verlassen und so am schnellsten zurück auf die Straße zu kommen. Es ist schon dunkel, ihr habt etwas Wein getrunken, sucht den Weg durch den weitläufigen Garten und fallt in eine Jauchegrube. Eine Woche später, wieder zu Gast bei eurem Freund, wiederholt sich das Spiel. Ihr befolgt erneut den Rat eures Freundes, entscheidet euch für den Weg durch den Garten und der Abend endet in der Jauchegrube. Eine weitere Woche später das Gleiche. Beim ersten Mal könntet ihr den Vorgang für einen Unfall halten. Beim zweiten Mal beginnt ihr eurem Freund Argwohn zu unterstellen. Dann aber beim dritten Mal wäre es vielleicht wirklich klüger gewesen, einen Umweg in Kauf zu nehmen. Das war mein Steak. Heb's auf, Liberty. Denkst du auch, dass ich es aufheben sollte? Naja, es war sein Steak. So. Mann! Nimm dir einen Colt, de Buin. Mann, jetzt sei nicht immer gleich so hitzig. Ich hab gesagt, du hebst es auf, Liberty. De Buin hebt es auf. Du hebst es auf. De Buin hebt es du auf. Du hebst es de auf. De Buin hebt es auf. Ich mach's ja schon. Auf welcher Seite stehst du eigentlich, de Buin? Bloß weil ich sage, heb es auf? Hast du überhaupt nichts kapiert? Hast du keine Haltung? Hat dir jemand schon wieder Sand Creek erwähnt? Ja, man muss die Western kennen. Jetzt sag nicht, du bist schon wieder sauer, weil ich die Wahl der Bürgerversammlung manipuliert habe. Musstest du den Anwalt des Santa Fe Rings erschießen? Sag mir was anderes, was ich hätte tun können. Musstest du oder musstest du nicht? Natürlich musste ich nicht. Jetzt bist du natürlich wieder beleidigt. Naja, und jetzt ist den Martin dran. Wer sonst? Kennen wir alle. Diese Schmutzette. The sun is sinking. The west. The cattle go down to the streams. Red Wing settles in. Das ist doch ein wunderbarer Anbau hier. Bald fertig. Dream. Und Purple Light in the Canyons. That's where I long to be. Yeah. With my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna have my sombrero on the limb, of a tree. Coming home, sweetheart, darling. Just my rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony, and me. Now, that's it, what about? Da fehlt noch ein bisschen was. Early Bird gets the nail. Just my rifle pony. He and me. No more cows. To be roping. No more slaves. We'll see. Round the bend. She'll be waiting. Naja, hoffen wir mal. My rifle pony and me. For my rifle, my pony and me. Naja, darauf reimt sich natürlich Liberty. Und jetzt will ich mal gehen und mir ein Zigarillo anstecken. Der Björn. Kein anderes technisches Gerät hat den Wilden Westen so geprägt wie die Feuerwaffe. Eine Abscheu vor Waffen, wie es in Europa der Fall ist, wo in der Regel nur die Regierung eines Landes die Macht über das Waffenarsenal hat, kannten die Menschen im Wilden Westen nicht. Jeder hatte und hat auch heute noch das Recht, eine Waffe zu tragen bzw. zu besitzen. Und? Ein Revolver oder ein Gewehr wurde als Werkzeug angesehen, so wie eine Axt oder ein Hammer. Erst als die Zeit der Revolvermänner aufkam und der Revolverfrauen, da änderte sich das Bild der Feuerwaffe. Viele Männer und Frauen wurden dank ihrer Waffen berühmt, weil sie damit in mehr oder weniger fairen Duellen andere Männer und Frauen getötet haben. Nun war die Waffe ein Symbol für Heldentum und Bewunderung. Und ich sage bewusst war, weil sich das endlich ändern muss. Ich sage endlich, weil das lange schon auch mein Interesse ist. Was willst du mir sagen? Ich kann das nachvollziehen, für was du hier einstehen willst. Diese Idee von Gemeinwohl und gesamtgesellschaftlichen Interessen. Moment mal, Jason. Liberty, was machst du da hinten? Jetzt sag nicht immer so vorwurfsvoll Liberty, als wenn ich nicht für mich selbst verantwortlich wäre. Was ist denn da immer für ein Unterton in deiner Stimme? Da ist überhaupt kein Unterton. Doch. Und wenn da ein Unterton ist, dann gibt es offensichtlich einen Grund für diesen Unterton. Ich will mir das nicht länger angucken. Du musst dir überhaupt nichts angucken. Das ist einfach mein Job hier. Ich kritisiere dich doch auch nicht ständig, wenn ich dir bei der Arbeit zugucke. Ja, und was hat dieser Mann da mit deinem Job zu tun? Warum blutet der aus der Nase und warum hängt er so ungelenk von deinem Sattel runter, als wenn da etwas nicht nur einmal gebrochen wäre in seinem Kniegelenk? Was kann ich dafür, wenn sich sein Fuß in meinem Steigbügel verhakt hat? Kennst du den Mann, Chisholm? Der Fahrer der Postkutsche, die Liberty ausgeraubt hat, nehme ich an. Petze! Ist er tot? Kann mal jemand den Doktor holen? Was sieht der danach aus, als wenn er noch einen Doktor brauchen könnte, wenn sich sein Fuß schon in Lincoln in Libertys Steigbügel verhakt hat? Das sind 49 Meilen. Das ist nun einmal das Prozedere, Chisholm. Ist die Postkutsche in Shitbone angekommen? Wie denn ohne Kutscher? Liberty, ich möchte dich in 5 Minuten im Lehrerzimmer haben. Und du, Chisholm, telegrafierst bitte nach Lincoln, dass wir wissen, wo der Postkutscheninhalt geblieben ist. Da war doch sicher viel Geld drin. Und Schmuck. Kriegst du das zusammen, Chisholm? Oder soll ich dir den Text aufschreiben? Liberty, ich gehe zurück nach dem Osten, nach Washington. Ich will das nicht mehr verstehen. In Washington kann ich vielleicht schon bald Gouverneur werden und Senator. Vielleicht bin ich dann in ein paar Jahren Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Im Vergleich sind die Verhältnisse dort im Osten sehr viel klarer. Hier im Westen dagegen werden die Verhältnisse mich geändert haben, bevor ich die Verhältnisse ändern kann. Und wenn du mich noch einmal fragst, ob ich dich nicht auch ein bisschen verstehe, werde ich wirklich langsam ein bisschen sauer. Was ist das hier? Kannst du mir das sagen? Kannst du mir sagen, was das hier für eine Scheiße ist, dieser Wildwuchs? Ich kann und will das hier nicht mehr verstehen. Was maß ich mir eigentlich an, hier immer alles verstehen zu wollen? Bin ich Gott? Ich will richten. Richten, nicht verstehen. Ich will euch richten. Ich will Recht über dich sprechen, Liberty. Kraft meines Amtes will ich dich nicht mehr verstehen. Ich bin eine Instanz. Hast du das verstanden, was eine Instanz ist? Ich bin eine Instanz, weil ich Anwalt der Rechte bin. Kannst du das mal akzeptieren? Du regst dich auf über ein paar tote Indianer in meinen Obstbäumen der Bühne. Warum hast du in deinen Ausführungen nicht erwähnt, dass Liberty zwar die Postkutsche überfallen und deine Bücher zerrissen hat, Dass du aber der befehlshabende Offizier warst in diesem Indianerlager, Sand Creek 1864, de Buin, Anwalt der Rechte und als solcher verantwortlich für das Massaker, das sich da abgespielt hat. Genau, aber deswegen will ich dich noch lange nicht richten. Was bist du denn schon, dass du mich richten willst? Kannst du mal bitte davon ausgehen, dass deine Mitmenschen in der Lage sind, an einen Hauptsatz noch einen erläuternden Nebensatz anzuhängen? Ich kann dich nicht richten, weil ich nur mich richten kann. So, aber so viel kann ich sagen. Du bist genauso schuld am Krieg in Vietnam, wie ich schuld bin am Tod von ein paar Leuten. Nee, hört mal auf. Und wenn ich weiß, dass du verantwortlich bist? Bin ich nicht. Ich höre da immer was von einem Trauma in deiner Stimme. Hab ich auch. Du warst es doch, der den Befehl gegeben hat, Frauen und Kinder nicht zu schonen. War ich nicht. Du hast doch mit dem Säbel das Signal gegeben, den ersten Kanonenschuss auf das Dorf abzufeuern, als Häuptling Sitting Cloud mit der Lanze auf euch zugeritten kam, an der eine weiße und außerdem noch eine amerikanische Flagge wehte. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Waren die vorbereitet auf deinen Angriff? Waren da irgendwelche Verteidigungsvorkehrungen in dieser zivilen Ansiedlung auszumachen? Keine? Das Dorf da im Mist gewachsen, dieser Blitzkrieg. Dieser Einfall in das Lager von Sand Creek 1864 war doch dein Einfall. Wer bin ich denn? Wer bist du denn, dass du? Das war doch dein Racheakt für den Überfall auf den Geldtransport. Welcher denn? Das war dir doch klar, dass du das jetzt zu Ende führen musst. Soldier Blue. Wer ist das? Kenn ich nicht. Das bist doch du, Soldier Blue. Bin ich nicht. So hat sie dich doch genannt, deine weiße Hippie-Squad. Wie denn? Soldier Blue. Bist du das? Das bist du doch. Soldier Blue. Bist du das? Ja, das bin ich. Und ja, so war es. Und außerdem noch, ja, das ist alles wahr. Und wenn ich es bis eben nicht zugeben wollte, dann weil ihr nichts davon versteht. So, was wollt ihr denn wissen? Ich sag alles. Oh, mit welcher Schöpferkraft unter unseren eigenen Männern hatte ich es zu tun, als mir der Kopf des Indianermädchens in die Arme fiel. Vom Rumpf getrennt, vom Säbel eines wie beiläufig vorbeireitenden Soldaten. Welche Gnade, Zeuge sein zu dürfen, wie die Soldaten der Squaw, die sich nicht von ihnen nehmen lassen wollte, die Brüste abschnitten, als sich der schreienden Frau, das Mädchen, dem schon das linke Bein fehlte, in die Arme legen durfte. Wie meine Trophäe, wie meinen geschossenen Tiger, wie die von mir gezähmte Natur, wie von mir domestiziertes Chaos. Boah, das hatte alles schon eine sehr fesselnde Wirkung. Durch diese Montage von Zeitlupe und schnellen Schnitten, wenn eine Gruppe Soldaten in diese Herde von Wilden hineinreitet und ihre Pferde unbarmherzig auf Kurs hält. Die Kavallerie zu sehen, mit den auf ihren Lanzen aufgespießten Indianerköpfen, unter denen die amerikanischen Flaggen wehten, zu den Glockenspielen und Trommeln der Militärband. Ich durfte Zeuge werden, wie das Gesetz sich durchsetzte gegen eine Kultur der Gesetzlosigkeit. Wie die Geburtsstunde Amerikas so unwiderruflich in Blut geschrieben festgehalten wurde. So, dass es heute jedem weißen Amerikaner aus durchschnittlichen finanziellen Verhältnissen möglich ist, nach Washington zu gehen und diese Gesetze zu studieren, denen an diesem Tag in Sand Creek 1864 zu ihrem Recht verholfen wurde. Ich habe seit Jahren keinen Indianer mehr gesehen. Und dafür danke ich nicht Gott, sondern dieser erstarkten Nation, die ihren Grundstein gelegt hat an diesem Frühlingsmorgen von Sand Creek 1864. Ich habe dir dein Stipendium besorgt, Debion. Ich habe dir ein Jurastudium in Washington ermöglicht. Ich habe dir als Abgeordneten für die Bürgerversammlung vorgeschlagen. Ich habe mir was versprochen von dir. Ja, nachher muss man immer dankbar sein für alles, was schlicht und einfach notwendig und naheliegend war. Wer bist du denn? Jedenfalls bin ich nicht der Zorn Gottes. Nein, ich bin das Schwert des Rechts und der Gerechtigkeit. Meine Waffe ist das Gesetz, mit Blut geschrieben und seitdem unverrückbar festgehalten in den Grundfesten dieser neuen Welt, die wie eine Sonne im Osten aufgeht und euch eines Tages in Gestalt eines aufrechten Amerikaners, auch in Shitbone, in ihr erhellendes Licht tauchen wird. Vielleicht kann nicht ich dieser Lichtstrahl sein, aber selbst dann, wenn nicht ich dieser Lichtstrahl sein kann, werden andere folgen. Andere werden kommen, um euch zu richten. Und denen sage ich jetzt Bescheid. Warum bist du eigentlich so wütend? Komm mal runter, ey. Bist du sauer auf mich, weil ich dich gepeitscht hab? Nee. Weil ich dir ins Gesicht getreten habe? Nein, überhaupt nicht deswegen. Wieso denn? Bin ja gar nicht sauer. Weil ich deine Gesetzesbücher zerrissen habe? Mann, nein. Weil ich dich angespuckt habe? Nee. Dann verstehe ich nicht, warum du dich nicht mit mir schießen willst. Ich als Mensch bin es nicht, der das Recht hat, dich zu richten. Ganz einfach, darum will ich mich nicht mit dir schießen. Nicht zufällig, weil ich sowieso gewinne. Nein, absolut nicht aus dem Grund. Auch nicht, weil du mich liebst, ein bisschen. Man muss das trennen. Dann liebst du eine andere. Weiß ich sowieso. Will ich nicht drüber reden. Welche denn? Überhaupt keine. Nicht diese weiße Hippie-Squash-Lampe. Können wir mal über was anderes reden, ja? Kannst du mich damit mal in Ruhe lassen? Ich habe da nämlich ein Trauma. Und das ist überhaupt kein Spaß. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Wenn es eine rote gewesen wäre, könnte ich ja den Exotikfaktor wenigstens verstehen. Soll ich dir mal was sagen? Nach dem Massaker von Sand Creek 1864 saß sie, diese weiße Hippie-Squash-Lampe, auf einem flachen Hügel in ihrem indianischen Kleid und weinte sehr bitterlich. Ich lief herauf zu ihr. Um sie zu trösten. Als ich auf die Anhöhe kam, wurde ich gewahr, was in der Mulde dahinter geschehen war. Die Frauen und Kinder des Dorfes hatten sich zwischen den Steinen zu verstecken versucht. Ja, die Indianer machen das wie diese bestimmte Art von Reptilien, die die Farbe des Untergrundes annehmen. Die können das, weil irgendwas in ihrem Blut anders ist als bei uns. Aber unsere, meine Männer, hatten sie aufgespürt und jedes einzelne Kind und jede einzelne Frau getötet. Da bin ich eingegangen in die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Da war mir klar, dass nicht ich zähle als Individuum mit meinen Rachegefühlen, mit meinen Schmerzen, mit meiner Sehnsucht, mit meiner Liebe und meinem Hass. Da habe ich mich einer Sache verpflichtet, die größer ist als ich. Bist du mal durch die Straßen von Belgrad gelaufen und warst ergriffen von der Präzision, mit der wir diese Konflikte heute zu lösen in der Lage sind? Aber ich... Du redest erstens immer nur über dich und zweitens immer das Gleiche. Was fragst du mich nach meiner Befindlichkeit wegen einer gepeitschten Wange und einiger blauer Flecken? Also ist wegen deiner Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Hast du eben kaputt gemacht, meine Bücher, und? Kauf mir halt neue, so einfach ist das, Punkt. An diesem Tag hat sich das Recht ein für alle Mal und unwiderruflich durchgesetzt. Jetzt müssen wir es nur noch in die Provinzen tragen und anwenden, verstehst du? Einfach mal was anwenden. Ich will jetzt einfach mal was anwenden, in erster Linie einfach mal was auf dich anwenden, weil du nun leider mal die gesetzloseste Kreatur bist, die hier rumläuft. Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick gewesen, als ich DeBuin, den Anwalt der Rechte, aus der Kutsche steigen sah. Als ich ihn trat und peitschte und seine Gesetzesbücher zerriss, mit der Leidenschaft einer Betrogenen, weil mir im ersten Moment klar war, dass ich neben dem Gesetz immer nur seine zweite Geliebte sein würde. Einen harmlosen Anwalt der Rechte zu peitschen, mit der Bullenpeitsche. Liberty, wie kannst du? Ins Gesicht, der arme Junge. Und auch noch treten mit dem Stiefel, weil er das Amulett einer wehrlosen Witwe mit den Händen gegen dich, Banditin, verteidigen wollte. Und dann ritsch-ratsch zwei Seiten aus seinen geliebten Büchern zu reißen. Igitt, das waren Gesetzesbücher. Kannst du die einfach mal als Instanz akzeptieren? Wie scheußlich und niederträchtig du doch bist. Liegt er schon am Boden und du peitschst und trittst ihn. Nur weil einer aus dem Osten kommt. Kann er sich noch lange nicht alles leisten. Aber jeder anständige Bandit hätte den Disput mit dieser jämmerlichen Kreatur von einem Anwalt mit einem sauberen Argument zwischen die Augen beendet. Oder du akzeptierst jetzt mal, dass sich hier einfach was geändert hat und ich mein Geld jetzt in etwas investiere, was ich dann doch eher durch DeBuin repräsentiert sehe als durch dich. Weißt du noch früher, als ich für dich geritten bin, als es noch keine Zäune gab in der Prärie? Ja, früher. Das war doch noch was. Die Zeiten haben sich geändert. Aber ich ändere mich nicht, oder? Nein. Soll ich? Nein, natürlich nicht, Liberty. Ich habe lange dafür gekämpft, für was ich jetzt bin. Weiß ich doch. Das war kein leichter Weg. Das weißt du doch. Ich weiß es. Du würdest mir keinen Vorwurf machen? Sag's ihnen. Was sagen? Sag's ihnen, wie es war. Sag's ihnen. Sie hören dir zu. Sag's ihnen. Gut, dann singe ich jetzt aber auf Deutsch. Auf die Heide scheint der Mond, so wie damals. Du aber bist so weit. Und ich bin ganz allein und denk immer das eine. Schön war die Zeit. In den Bäumen singt der Wind, so wie damals. Von Liebe und Liebesleid. Und ich bin ganz allein und denk immer das eine. Schön war die Zeit. Im Wachen und im Träumen seh ich dich immer vor mir. Ich spür den Hauch deiner Lippen. O Liebling, wärst du doch hier. Nur die Heide kann verstehen, wie ich weine in meiner Einsamkeit. Denn ich bin so allein und denk immer das eine. Schön war die Zeit. In den Bäumen singt der Wind, so wie damals, von Liebe und Liebesleid. Und ich bin so allein und denk immer das eine. Schön war die Zeit. Schön war die Zeit. Schön war die Zeit. Ein alleinerziehender Vater ist mit seinen drei Kindern zum Essen bei einem alten Schulfreund eingeladen. Nach dem Essen empfiehlt ihm sein Freund, den Weg nach Hause durch eine schmale Gasse abzukürzen. Der Vater folgt dem Rat und gerät mit seinen Kindern zwischen die Fronten eines unerwarteten Bürgerkrieges. Eines seiner Kinder stirbt in seinen Armen an einer Schusswunde. Eine Woche später wiederholt sich der Vorgang. Es herrscht gerade Waffenstillstand. In der dunklen Gasse aber wird sein ältester Sohn in einem kleinen Scharmützel zwischen den Heckenschützen tödlich getroffen. Dann, noch eine Woche später, das gleiche Spiel. Nur eine Stunde nach einem sehr guten Essen, als die Bürgerkriegsparteien gerade im Begriff waren, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen, schließt der Vater die Augen seines jüngsten und letzten von einer schwadronierenden Kugel tödlich getroffenen Sohnes. Beim ersten Mal konnte man den Vorgang für ein Unglück halten. Beim zweiten Mal könnte man dem alten Schulfreund Boshaftigkeit unterstellen. Beim dritten Mal schließlich beginnst du dich zu fragen, warum dein Vater eigentlich niemals seine Tochter mitgenommen hat, wenn er bei seinem Freund zum Essen eingeladen war. Liberty. Aber Debion kann sowas natürlich auch nicht nur im Geringsten nachvollziehen. Frag dich doch lieber, ob vielleicht mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Ich glaube vielmehr, dass mein Vater hier etwas grundsätzlich nicht begriffen hat. Aber so ist das. Weiß ich ja. So, jetzt kennst du meine ganze Geschichte. Ich hab dir mein ganzes Leben erzählt. Niemand sonst weiß so viel von mir. Auch Chisholm weiß das alles nicht. Aber jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich gelernt habe und lernen musste, wie ich alleine in dieser Welt zurechtkomme und mir jede Rücksicht auf meine Mitmenschen dabei ein Dorn im Auge war und ist. Liberty, ich höre hier immer Biografie. Was soll denn das heißen? Ich höre hier immer Biografie. Hör doch mal auf mit deiner Biografie. Was willst du von mir? Verständnis? Deine Kindheit interessiert mich nicht. Mit einer Kindheit kannst du alles begründen. Du könntest aus diesen Erfahrungen auch die vernünftige und weitsichtige Einsicht gewinnen, dass es sich lohnt, gegen Anarchie und Ungerechtigkeit zu kämpfen und für eine Welt, in der die Kinder eines alleinerziehenden Vaters eben nicht zwischen die Fronten von Scharfschützen geraten können. Du könntest dich auch entscheiden für eine Welt, in der jedem Kind der Platz in einer Kindertagesstätte zusteht, in der es auch in den Ballungsgebieten ausreichend Spielplätze gibt. Du könntest dich auch für eine Welt engagieren, in der jeder Mensch und jede Mutter das Recht auf einen Arbeitsplatz hat, in der der Reichtum einer Gesellschaft zentral, einem gemeinnützigen Sinn gemäß, in einem gesamtgesellschaftlichen Interesse und nicht im Eigeninteresse von Fieberronen verteilt wird. Du könntest deine Kindheit einfach auch verstehen als eine Mahnung, dass so etwas nicht wieder passieren darf. Dann klappt es auch schneller mit dem EU-Beitritt. Warum sagst du mir, wie es auch sein könnte und hörst mir überhaupt nicht zu, was ich dir zu sagen habe, wie es ist und wie und warum ich so bin? Weil du genauso gut auch anders sein könntest und alles nicht immer nur auf eine bestimmte Weise möglich ist, sondern man seine Ressourcen auch sinnvoller nutzen kann. Du bist doch intelligent, Liberty. Das meine ich mit Ressourcen. Denk mal an die Zukunft deines Landes. Du kannst dich doch mit deinen Ressourcen auch zivilisiert verhalten. Ich will es aber nicht! Das ist ein Colt, Björn. Von der da. Ist ein alter, bisschen verzogen. Jetzt soll ich dir das Schießen beibringen. Ich kann ihm ja nicht meine ganzen Tricks beibringen. Das wäre ein bisschen unlogisch. Aber du kannst ja vielleicht. Ihr wollt ihn ja so wirklich schießen. Verstehe. Jetzt sei nicht sauer. Es ist eben, wie es ist. Wenn du vorher einmal gesagt hättest, dass du mich heiraten willst, dann hätten wir... Und der Anbau? Der wird doch sowieso nicht fertig. Liberty, kann ich dich kurz mal allein sprechen? Was denn? Das ist Liberty Valance, die meistgefürchtete Banditin im Wilden Westen und in Lincoln County sowieso. Nach dir. Banditin, habe ich gesagt. Ich baue seit ein paar Jahren an einem bescheidenen, aber luxuriösen Anbau, nach dessen Fertigstellung ich Liberty offiziell um ihre Hand bitten wollte. Will, ich bin der Einzige, der in der Lage wäre, sich mit Liberty zu schießen. Ich, ja, Der nicht, de Buin, Anwalt der Rechte aus dem Osten, den ich nach dem Massaker von Sand Creek 1864 nach Washington geschickt habe, damit er Jura studieren kann und der sich jetzt hier im Westen aufspielt. Und wenn ich ihm helfe, schießen zu lernen, dann nur, weil ich weiß, dass Liberty ohnehin schneller sein wird. So ist das. Das habe ich dir mal gesagt, Liberty. Was willst du denn wissen, de Buin? Na ja, erstmal grundsätzlich ein paar Sachen. Okay, rechts oder Linkshänder? Links. Siehst du den Steinbock? Wo? Hinter der Ranch. Siehst du die Ranch? Ja, den Steinbock sehe ich natürlich auch. Also. Vielleicht am Anfang was Kleineres? Hm? Wäre wirklich ein schönes Abendessen. Schieß nicht daneben, dann ist er weg. Du warst doch Soldat, de Buin. Ja, alles vergessen. Können wir uns darauf verlassen, dass du den wenigstens irgendwie triffst? Dass du hier jetzt nicht umsonst einen großen Bums machst und dann ist der Bock weg? Jetzt machen wir doch nicht gleich von vornherein wieder so einen Druck. Wer macht denn Druck? Hier machen wir Druck, Liberty. Jetzt schieß den Steinbock und mach keine Faxen. Wenn jetzt mit Trauma wieder losgeht, dann seid ihr schuld. 1864, kurz vor dem Massaker von Sand Creek. Ich höre mal mit diesem alten Massaker auf. Nach dem Überfall vor dem Massaker hatten wir seit einer Woche nicht wirklich was gegessen. Also ich und sie. Wir waren die einzigen Überlebenden. Alle tot, Soldaten, verstümmelt und so. Alles abgeschnitten, angekugelt. Naja, also, wir hatten Hunger. Dann auch so ein Steinbock. Etwa gleiche Größe, gleicher Abstand. Wir waren wirklich kurz vor dem Verhungern. Ich lege an und sie wollte mir das Gewehr wegreißen. Moment, ich war Soldat. Ja, und wie sollte eine Frau auch besser schießen können als du? Das habe ich nicht gesagt. Gemeint hast du es aber. Das sollte schon möglich sein, so ein Steinbock. Aber nein, lass mich schießen. Ich habe Hunger. Blödsinn. Lege wieder an, will sie mir das Gewehr wegreißen. Mit ihrem Stolz einfach wegreißen, während ich ziele. Das war nicht Stolz, das war Hunger. Ich lass mir das nicht nehmen und lege wieder auf den Steinbock an. Die Spannung steigt. Kannst du dich bitte mal auf das Ziel konzentrieren und nicht wieder irgendwelche Geschichten erzählen? Ah, nee, warte mal. Hast du den Steinbock damals getroffen oder nicht? Nee, nicht getroffen, aber... Wartet mal. Jetzt seid mal ruhig. Muss ich konzentrieren. Oh! Mann! Er konzentriert sich. Psch. Die Spannung steigt. Nee, so. Jetzt schießt einer von euch. Ich lass mich doch nicht zum Affen machen hier. Vielleicht kannst du den Steinbock überreden, sich von selber auf den Spieß zu schieben. So, ich mach das nicht mehr hier. Jetzt schieß! Ich schieß überhaupt nicht. Nicht auf dich, auf keinen Steinbock, sonst irgendeine Büchse hier. Lass mal kurz reden, de Buin. Jetzt reiß dich zusammen. Merkst du nicht, dass sie beeindruckt werden will? Jetzt mach hier kein Theater und hör auf mit deiner albernen Ostbefindlichkeit. Du kannst mir überhaupt nichts sagen. Jetzt schieß den Scheißbock, sonst mach ich das. Und dann ist ja wohl klar, wer hier wen heiratet. Wieso heiratet? Was meinst du, warum sich Liberty mit dir schießen will? Ich bin nicht dein Freund, aber ich kann Feiglingen hier ausstehen. Also schieß jetzt. Oder wir haben wirklich Ärger. Hast du mich verstanden? Ich muss hier immer alles verstehen. Ob wir uns verstanden haben. Soll ich mal was sagen? Gib den Colt her. Aber treff auch. Und wo gehst du hin? Ich gehe für einige Tage weg, ein paar Pferde verkaufen. Chisholm. Es war nicht wirklich so, dass ich Pferde zu verkaufen hätte. Keine Kunst, sich zu denken, was passieren würde, sobald ich Shitbone verlassen hätte. Ich habe den Steinbock damals nicht getroffen. Dafür aber etwas anderes. Ich war nicht stolz drauf, aber Liberty, die das wirklich absolut nicht erwartet hatte. So. Das sind keine andere Lösung. Ich will das doch auch, diese klaren Verhältnisse. Damit wäre mir doch auch geholfen, wenn mir mal endlich einer wie de Buin echten Widerstand entgegensitzt und nicht immer Chisholm der Einzige ist, der sich mit mir schießen könnte, aber nicht will, weil er denkt, dass er mich heiraten wird, der Feigling. Ich will das ja auch, diese neuen Verhältnisse. Das ist überhaupt nicht so, dass ich das nicht will. Das ist vielmehr so, dass ich das eigentlich ganz dringend brauche. Was willst du mir sagen? Dir will ich überhaupt nichts sagen. Ich habe nur laut darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Sehr gut, Liberty. Erstmal aber nur laut nachgedacht. Ist irgendwas vorgefallen, kürzlich? Meinst du letzte Woche? Lass mal nachdenken. Nein, ich meine gestern. Gestern. Ja, war Sheriff Brady bei dir? Welchem Resultat? Da wollte mich festnehmen. Ich weiß, auf meine Anzeige hin. Das hat er mir auch gesagt. Ja, das ist aber noch kein Resultat, sondern ein Anliegen. Immerhin ein begrüßenswertes, offizielles Anliegen. Und was war dann? Ich hatte wirklich darüber nachgedacht, was du alles gesagt hast. Aber dann spuck ich Sheriff Brady ins Gesicht und es ist wieder nichts geworden. Ich hätte überhaupt nicht so laut nachzudenken brauchen, weil sowas immer passiert. Ich kenne mich ja. Ich kann ja gar nicht anders als Sheriff Brady einfach nur so ins Gesicht spucken, nur weil er da ist. Ich weiß nicht, ob du Sheriff Brady kennst. Das darf jetzt mal mit der Person Sheriff Brady oder mit seinem Charakter oder mit seinem Alkoholismus gar nichts zu tun haben. De Buin, aber so bin ich eben. Damit muss doch endlich mal einer umgehen können. Seit du hier bist, bin ich wirklich so voller Hoffnung. Wirklich, ich schwör's dir. Ich stehe dem, was du sagst, erstmal wirklich nicht negativ gegenüber im Prinzip. Ja, aber du musst doch Sheriff Brady erstmal als Instanz anerkennen. Ja. Nee, das kann ich nicht. Das wäre doch ein erster Schritt. Den Sheriff in erster Linie mal als Instanz zu verstehen. Und der spuckt man dann nämlich nicht mehr so leicht ins Gesicht wie Sheriff Brady. Sheriff Brady repräsentiert doch was. Der hat doch einen Hintergrund. Als Amtsperson. Der muss dir doch was entgegensetzen können. Nee. Du bist ja wirklich der Erste, der mir irgendwas entgegensetzt. Und das macht mich einerseits sehr unsicher. Nicht, weil ich dich liebe, sondern weil du dich nicht mit mir schießen willst und mich das wehrlos macht. Aber das ist eine Unsicherheit, die sich dann andererseits auch wieder ganz gut anfühlt, weil ich einmal nicht der Stärkere sein muss. Aber letztendlich werden wir uns dann, wie jeder weiß, doch schießen müssen. Weil es zu mir gehört und ich so geliebt werden will, wie ich bin, ohne mich dabei verrenken zu müssen. Sich schießen ist nun mal meine Art der Konfrontation, zu der es ja auch in einer Liebesbeziehung früher oder später kommen muss. Und wir wissen ja, wie das dann ausgeht. Dann bist du weg und der ganze Scheiß geht von vorne los, dass ich wieder keinen hab, der auch nur ansatzweise zumindest versucht, mich irgendwie in seine Schranken zu verweisen. Also, wenn du mich jetzt ein bisschen verstehen würdest, dann würdest du mir den Gefallen tun und mit mir jetzt da rausgehen und auf die Straße und dich schlicht und einfach mit mir schießen. Kannst du das nicht einfach mal machen? Tu's nicht, bitte! Kommst du jetzt mal bitte mit raus jetzt? Nein. Je länger wir das hinauszögern, desto größer wird dieser Mythos des Sich-Schießens. Was heißt das schon? Das wird dann so ein großes Ding, wenn wir immer darüber quatschen. Und wir messen dem unverhältnismäßig viel Bedeutung bei, obwohl das ein sehr gewöhnlicher Vorgang ist, den man sich jetzt einfach mal aussetzen muss. Lass uns das jetzt bitte mal machen, dann haben wir es hinter uns, komm. Ich bring das nicht zusammen. Du sagst, dass du mich liebst und willst dich mit mir schießen. Dann werde ich mich eben aus lauter Liebe mit dir schießen. Tut mir leid für Chisholm. Irgendwann muss ich es ihm ja mal sagen. Er hat mir zwar noch keinen Antrag gemacht, aber das heißt nicht, dass ich nicht weiß, dass er mich heiraten will. Wollte. Das mit den Indianern in seinen Bäumen sieht zwar nicht schön aus, aber dafür drückt er immer ein Auge zu, wenn die Kleinrentscher ein paar Rinder stehlen oder Cowboys, die in den Wintermonaten ihre Familien ernähren wollen. So, nimm dir einen Coltepion. Bitte. Tu es, weil ich dich darum bitte. Bitte. Komm, mach deine 10 Schritte. In meinen Augen war das alles nichts weiter als eine sehr erfolgreiche taktische Operation, durch die man sich einer gefährlichen Person entledigt hatte. Bei Einbruch der Dunkelheit auf der Hauptstraße von Shitbone. Komm allein. Bring meinen alten Colt mit. Der Lauf ist ein bisschen verzogen. Sei trotzdem pünktlich. Aber wie gesagt, es soll niemand jemals erfahren, was sich zwischen uns dreien abgespielt hat. Zwischen mir, Debuin und Chisholm. Und darum mach jetzt deine 10 Schritte, Debuin. Schnee fiel auf die Hauptstraße von Shitbone. Der Himmel über Amerika war schwarz und ich sagte dem zukünftigen Präsidenten, dass manchmal Dinge geschehen können, von denen die amerikanischen Bürger niemals etwas erfahren werden. Warte. 2. Was war denn das? 3. Was ist denn da passiert? 4. Was ist denn da passiert an diesem Abend, kurz vor Einbruch der Dunkelheit auf der Hauptstraße von Shitbone? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, John. Wo gehst du denn hin mit dieser Pistole, John? In deiner Hand. Huh? John, I said, where you going with that gun? Huh? Yeah, you going to shoot your old lady? I know you caught her messing around. As with that man, I know. Hey, you going to shoot your old lady? Yeah, I know. I heard you shut your mama down. You shut her down now. Hey, John, I heard you shut your lady down. You. Yes, you did. I know you. Plötzlich kam zu diesem diffusen Gefühl der Liebe zu Debuin so etwas wie Respekt. Dass er auf mich geschossen und dazu auch noch tödlich getroffen hatte, war für mich wirklich etwas überraschend gewesen. Sehr überraschend. Und ich musste einsehen, dass dieser Anwalt der Rechte hier bei uns im Westen wirklich für etwas gekämpft hatte und bereit war, sein Leben dafür einzusetzen. Es sah wirklich für alle so aus, als hätte sich das Recht in Gestalt einer Kugel aus Debuins Revolver in Shitbone durchgesetzt. In Wirklichkeit hatte sich das Gesetz zwar durchgesetzt, aber aus dem Hinterhalt und in Gestalt einer Kugel aus meinem Revolver. Das Recht hatte sich einen Weg von hinten in Libertys Rücken ausgesucht. Er ist dann wirklich zurück nach Washington gegangen und wurde erst Gouverneur, dann Senator und wird vielleicht schon sehr bald Vizepräsident der Vereinigten Staaten sein. So, aber jetzt wirst du erstmal Bürgermeister von Shitbone. Hey, let me give you a kiss, John. Goodbye, everybody. I'm out of here. I better run on east. This is it. Stimmt das? Willst du wirklich nach Mexiko gehen? Nach Mexiko? Jetzt, wo das Recht gesiegt hat? Das Recht? Ein Mensch ist immer nur ein Mensch. Du gibst den Toten zu viel Bedeutung. Ein Mensch zählt nur, solange er lebt. Ein toter Mensch ist nichts als ein toter Mensch. Bei meiner Rückkehr waren es diesmal die ungarischen Grenzbeamten, die diese Art von Papier, wie ich es als Pass mitführte, noch nie gesehen hatten. Ich steckte einem Uniformierten 20 Euro in die Hemdtasche, damit er das schneller versteht, musste ihn begleiten. Ja, ich bin dann aber einige Tage später wieder freigekommen. Als ich zum ersten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in einem offenen Wagen durch Washington kutschiert wurde, war es Kenny Tai, Häuptling der Chiricahua-Apachen, der auf einem weißen Pony die Karawane anführte. Es war nicht einfach, ein Visum für ihn zu bekommen, auch wenn man ein Präsident einer Weltmacht ist. Serbien ist jeden durch Europa. Ich hatte seit Jahren keinen Indianer mehr gesehen. Ja, wir haben uns dann später zusammen die Handy-Videos von diesem Greis aus seiner Insel in der Sava angesehen, der schon mit Orson Welles und Richard Burton auf einer Bank gesessen hat. Yeah. Oh my God. I saw the past, and I know I won't awaken. It's a dream that can last. 10 steps, Liberty. 10 steps, I will do 8. 7 steps to heaven. Yeah. I feel like an eagle, I went to heaven. A cowboy has a hard life. Yeah, that's right. Das Wiegenlied vom Recht von David Lindemann. Liberty Anetisma, Debuin Tonio Arango, Chisholm Christian Brückner. A kingdom for a horse. I feel. Noch nicht. Ton Martin Eichberg und Jean Schimschak. Technik Susanne Bayer. Regie David Lindemann und Katrin Moll. I'm dead. I'm dying. I don't know why, but I'm dead. I'm dying. Okay, let's go. Let's go out in the country and we start again. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007.